Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Bei Passionsritualen im Iran spielen sich erstaunliche Szenen ab. Muslime geißeln sich mit Messern und Ketten. Angeblich als Buße für ihre Vorfahren, die ihren Imam kläglich im Stich gelassen haben. In einen Brunnen nördlich von Teheran werfen Muslime Zettelchen mit kleinen Botschaften. Doch wer ist der Adressat? Wer soll diese Botschaften lesen? Die Verfassung der Islamischen Republik Iran enthält einen interessanten Passus. Die Herrschaft der Rechtsgelehrten ist begrenzt, bis der 12. Imam zurückkehrt. Ein Mann, der bereits im 9. Jahrhundert verschwunden ist, also vor mehr als 1000 Jahren. Fragmente aus einer für westliche Ohren befremdlichen, aber auch erstaunlichen Welt. Aus der religiösen Welt der Schiiten. Eine Welt, die man nur versteht, wenn man ihre Wurzeln kennt. Mit einem Streit im 7. Jahrhundert fängt alles an. Der Gründungsmythos. Oder von Thronräubern und Parteigängern. Muhammad schafft etwas, was keinem vor ihm gelungen ist. Er beendet die uralten Blutfäden unter den Stämmen auf der arabischen Halbinsel. Er schafft die Grundlagen für ein islamisches Staatswesen, für eine politische und religiöse Gemeinschaft, die sogenannte Umma, die schnell expandiert. Für seine Zeitgenossen ist Muhammad also nicht irgendwer. Er ist ein Prophet, jemand, den Gott gesandt hat. Diese Anerkennung als Prophet war allgemein. Das Prophetentum galt aber mit dem Tod Mohammeds als erloschen. Heinz Halm, Schia-Experte und Professor für islamische Geschichte an der Universität Tübingen. Das heißt, damit war die Offenbarung Gottes abgeschlossen. Und die Nachfolger, die nachkommende Generation, auch die mitlebende Generation, die ihn überlebt hat, konnte Prophetentum, also göttliche Offenbarung, gar nicht mehr in Anspruch nehmen. Das hat dann dazu geführt, dass verschiedene Prätendenten auftreten konnten, die Nachfolge Mohammeds für sich beanspruchten. Und das hat zu den Nachfolgekämpfen geführt, die schon in der Generation seiner Gefährten und dann aber vor allem verstärkt in der Generation der Söhne ausgebrochen sind. Die zentrale Frage lautet also, wer ist der Nachfolger des Propheten? Wer ist sein Erbe? Und damit der legitime Führer der islamischen Gemeinde? Genau hier entsteht ein Streit, der die Muslime letztlich spalten wird, in Sunniten und Schiiten. Die einen sagen, Muhammad hat seine Nachfolge nicht geregelt. Also können und müssen seine engsten Gefährten den neuen Führer frei wählen aus ihren eigenen Reihen. Ganz anders sieht das eine kleine Minderheit, die Anhänger eines gewissen Ali. Ali war der Cousin Mohammeds und er war sein Schwiegersohn. Er war der erste Mann, der zum Islam übergetreten ist, nach dem Propheten selber. Katayun Amipur, selbst Schiitin und Islamwissenschaftlerin. Und die Anhänger Alis, das bedeutet das Wort Schia auch. Schia bedeutet wörtlich Schiat Ali, also die Partei Alis. Diese Leute waren von Anfang an davon überzeugt, dass Mohammed an einer bestimmten Stelle irgendwann einmal gesagt habe, dass die Gemeinde nach ihm von Ali angeführt werden sollte. Die Sunniten bestreiten das natürlich, aber für die Schiiten ist das eigentlich der Gründungsmythos, dass eben auf jeden Fall Mohammed das so gesagt habe und das nicht nur, weil er selber das so dachte, sondern weil er in göttlichem Auftrag gehandelt hat. Also Mohammed hat Ali zu seinem Nachfolger bestimmt. Doch Ali kommt nicht zum Zug. Die Gemeinschaft wählt einen anderen. Und sogar noch zwei weitere Kalifen, bis Ali schließlich doch noch zu Ehren kommt und als vierter Kalif proklamiert wird. 656 in der Moschee von Medina. Ali wird allerdings nicht von allen anerkannt. Er muss sich aus Medina in den Irak zurückziehen, wird beim Gebet in der Moschee mit einem Dolch vergiftet und stirbt. Dennoch, für die Schiiten ist und war Ali der bis dahin einzige legitime Herrscher. Die drei Kalifen vor ihm, das sind Thronräuber. Doch das Drama um die rechtmäßige Nachfolge geht weiter. Ja, es fängt erst richtig an. Denn nach dem Ansinnen der Schiiten hätte als nächster Kalif auf Ali unbedingt sein Sohn folgen müssen. Schiiten gehen also davon aus, dass das Kalifenamt nicht etwas ist, zu dem man gewählt wird oder was die Gemeinde wählt, sondern es ist eine Designation, es ist etwas, was mehr oder weniger aristokratisch weitervererbt wird. Insofern haben die Schiiten grundsätzlich eine eher aristokratische Sicht von Führung, ganz anders als die Sunniten, die eher basisdemokratisch orientiert sind. Jedenfalls waren sie der Auffassung, dass auf jeden Fall Hussein, der Sohn Alis, auf Ali hätte folgen müssen, aber das ist nicht geschehen, weil wieder ein anderer Kalif sich dieses Postens bemächtigt hat. Und daraufhin kam es dann im Jahre 680 zu einer historischen Schlacht. Und bei diesem Gefecht kann der Enkel des Propheten angeblich mit Tausenden von Parteigängern rechnen. Doch am Ende erscheint von denen kein einziger. Hussein kämpft gegen eine gewaltige Übermacht und hat keine Chance. Das Ganze wird zum blutigen Massaker. Hussein wird umzingelt, getötet und zum Märtyrer. Zugegeben, bei diesem Hin und Her kann man schnell den Überblick verlieren und man kann sich auch fragen, wen dieses verworrene Machtgerangel von anno dazumal heute eigentlich noch interessiert. Doch nur wer diese historischen Hintergründe kennt, weiß, warum aus den Schiiten das wurde, was sie heute sind. Erst durch Husseins Märtyrertod in Karbala wird die Schia nämlich zum religiösen Phänomen. Bis dahin ist sie nur eine Fraktion in den islamischen Machtkämpfen. Die Tragödie von Karbala wird also zum Big Bang, zur Geburtsstunde des schiitischen Kosmos. Sie wird zum Dreh- und Angelpunkt ihres Glaubens. Und das ist der eigentliche Gründungsmythos der Schiiten bis heute. Diese Schlacht damals war eigentlich der Moment, wo es dann zu dieser Spaltung kam zwischen Schiiten und Sunniten. Und darauf geht alles zurück und damit setzte dann eben auch eine völlig andere Art ein, die Geschichte zu betrachten. Es setzten sich völlig andere Mythen fest. Es gibt eine ganz, ganz andere Art, wie man Religion, wie man Kultus betreibt, wie man beispielsweise auch eine Staatstheorie entwickelt. Also da unterscheiden sich Sunniten und Schiiten ganz massiv voneinander. Die große Verborgenheit oder Warten auf den Mahdi. Die Schiiten bezeichnen Ali und seine Nachfolger als sogenannte Imame. Nur diese Imame und eben nicht die Kalifen sind aus ihrer Sicht die legitimen Nachfolger des Propheten, gleichsam göttlich legitimiert. Das ist eine Figur, der Imam, der die moralische, politische, religiöse Führung der Gemeinde übernehmen soll, aufgrund seiner Fähigkeiten, aufgrund seiner göttlichen Inspiration, wie es immer so schön heißt. Sebastian Sohns, Islamwissenschaftler in Berlin. Also er hat aufgrund seiner Abstammung von Mohammed die göttliche Fähigkeiten des Propheten quasi mit übernommen und ist unfehlbar, ist also ohne Fehl und Tadel, und nur durch den Imam wird die gläubige Gemeinde quasi zu einer Idealgesellschaft und bekommt die Regeln und Vorschriften, die sie braucht, um weiter existieren zu können. Als der 11. Imam allerdings keine männlichen Nachkommen hinterlässt, stürzt das die schiitische Gemeinde in eine schwere Krise. Eine Gruppe behauptet schließlich, der 11. Imam war gar nicht kinderlos. Er hatte einen kleinen Sohn namens Mohammed. Sein Vater hätte ihn aber versteckt, um ihn vor den Kalifen zu schützen. Und so hat diesen 12. Imam, diesen Muhammad al-Mahdi, nie jemand zu Gesicht bekommen. Katayun Amipur. Also alle diese Imame wurden mehr oder weniger von den Sunniten verfolgt und daran gehindert, die Macht zu übernehmen. Und deswegen hat sich dann der 12. Imam der Welt entzogen, indem er in die Verborgenheit getreten ist. Nach schiitischer Auffassung ist er nicht tot, er lebt nach wie vor, ist also mehr oder weniger unter uns Schiiten, befindet sich aber, und so wird das eben auch genannt mit dem Fachterminus, in der großen Verborgenheit. Und die Idee ist, dass er eines Tages wiederkommen wird auf die Welt. Also das ist von der Idee her sehr stark dem jüdischen Messias vergleichbar, der auch eines Tages wiederkommen wird, um die Welt zu retten. Und dieser 12. verborgene Imam wird das eben ganz genauso tun. Und dann wird er kommen und das gerechte Weltreich errichten. Doch vorerst ist dieser 12. Imam, der sogenannte Mahdi, eben völlig abwesend. Er lebt irgendwo auf der Erde, aber keiner kennt ihn. Er gibt sich niemandem zu erkennen. Eine erstaunliche Vorstellung, die für die Schiiten bis heute aber eine große Bedeutung hat, allerdings auch für Probleme sorgt. Denn wer kann die Gemeinden leiten, bis der 12. Imam einst wiederkommt? Wer kann der religiöse, aber auch der politische Führer sein? Die Geschichte der Schiiten ist eigentlich nichts anderes als ein permanentes Ringen um eine Antwort auf genau diese Frage. Man sieht in weiten Teilen der schiitischen Geschichte, dass aufgrund dieses Mahdi-Glaubens eine Haltung der politischen Passivität stattgefunden hat. Dass also die schiitische Glaubensgemeinschaft immer wieder sich sozusagen der mehrheitlichen, also der sunnitischen Obrigkeit gebeugt hat, kaum Widerstand geleistet hat, auch gegenüber Unterdrückung, gegenüber Verfolgung etc., weil eben gesagt wurde, unser eigentliches Oberhaupt ist nicht da. Wenn wir die politische Macht übernehmen, ist eigentlich jede Macht, die von uns ausgeht, keine legitimierte, weil unser eigentliches Oberhaupt es ja nicht ist. Und von daher gibt es dieses Phänomen, dass sich die Schia in weiten Teilen ihrer Geschichte sehr, sehr passiv gezeigt hat und deswegen auch eigentlich jede weltliche Führung in dem Sinne ablehnt. Die eigentlichen Autoritäten waren also nicht mehr da. Der Prophet, seine Tochter Fatima und eben die 12 Imame. Sie und nur sie gelten den Schiiten als unfehlbar. Sie und nur sie waren gefeit vor Irrtum und Sünde, so die Tradition. Das heißt aber auch, jeder andere Mensch und auch jeder Ayatollah kann sich irren. Die Urteile der nachfolgenden Generationen sind immer provisorisch und revidierbar. So ein Konzept hat in der Praxis durchaus Vorteile, findet Heinz Halm. Die Unfehlbaren sind nicht da. Die Übrigen sind fehlbar, können aber erst einmal agieren, wobei sie natürlich bestimmten moralischen Regeln unterworfen sind und auch auf die Überlieferung und auf den Koran und auf die Aussprüche der Imame festgelegt sind. Aber außerhalb dessen, was überliefert ist, können sie relativ frei agieren. Und das ist ein sehr praktikables Modell, das sicher auch dazu beigetragen hat, dass die Schia über 1000 Jahre lang existiert hat und heute noch existiert. Doch ganz ohne Autorität geht es am Ende natürlich doch nicht. Im Laufe der Jahrhunderte etablieren sich geistliche Führer. Eine Schicht von Religionsgelehrten, ein regelrechter Klerus, also geistlichen Stand, der die Geschicke der Gläubigen in die Hand nimmt. Wir kennen die heute als die Mollahs und die Ayatollahs, wie wir die mit Schlagworten benennen, die aufgrund von Studium, von Gelehrsamkeit die Fähigkeit erworben haben, Dinge, die mit der Religion im weitesten Sinne zu tun haben, zu regulieren und zu entscheiden. Und da gibt es dann eine gewisse Hierarchie, die in den obersten Ayatollahs ihre Spitze hat, aber nicht in einem einzigen, jedenfalls nicht immer in einem einzigen. Und die sagen den einfachen Gläubigen, wo es lang geht. Die sagen, was islamisch und was schiitisch ist und was nicht. Aber ganz entscheidend dabei, diese Geistlichen können sich irren. Sie haben die Wahrheit nicht gepachtet. Und das heißt, sie können ganz unterschiedliche Meinungen vertreten und sich widersprechen. Die unterdrückte Minderheit oder Klerus, Kult und Rituale. Geistliche Führer, die sich auch mal widersprechen und diskutieren, die also nicht ex cathedra verkünden, sorgen für eine gewisse Meinungsvielfalt. Die Gläubigen können sich daher auch aussuchen, welchem Ayatollah sie folgen wollen. Ja, sie können bei Bedarf sogar wechseln. Die Vielfalt, die Meinungsvielfalt, die durch dieses System garantiert wird, macht den schiitischen Islam sehr flexibel. Nach meiner Einschätzung viel flexibler als den konservativen sunnitischen Islam. Allerdings bedeutet diese Flexibilität auch, dass sich das Regime etwa in Iran sowohl in die eine wie auch in die andere Richtung entwickeln kann. Es kann also ganz konservativ, reaktionär sein, es kann aber auch revolutionär und fortschrittlich sein. Doch es ist noch etwas, das die Schiiten im Laufe der Zeit von den Sunniten deutlich unterscheidet und auch immer wieder zum Stein des Anstoßes wird. Die ganz besondere Volksfrömmigkeit der Schiiten, ihre Feste und Rituale, die den meisten Sunniten völlig fremd sind. Man sieht ja gelegentlich im Fernsehen Bilder von Selbstgeißelungen, von Prozessionen, die durch die Straßen ziehen. Prozession junger Männer, die sich mit Schwertern die Stirn aufschlitzen, die dann blutüberströmt durch die Straßen laufen. Der Kult der Märtyrer, des Todes, der Passion, der ganz stark ausgeprägt ist, das alles ist den Sunniten fremd und ein bisschen unheimlich. Und ich glaube, dass diese zum Teil auch bis in die Volksreligion reichenden Sonderausprägungen des Islam sehr viel stärker trennend wirken als das theologische oder juristische Gegensätze wären. Was eigentlich trennt, ist also die religiöse Kultur, die im Laufe der Jahrhunderte entstanden ist. Vor allem die Buß- und Trauerrituale rund um den sogenannten Ashura-Tag als Erinnerung an das Martyrium des dritten Imams Hussein, der einst brutal niedergemetzelt worden ist. Ein Ritual auch, um eine Art historische Kollektivschuld abzubüßen. Sebastian Sohns. Er hat sich damals auch sehr stark auf seine Anhänger verlassen, die ihn im Stich ließen. Ihn sozusagen alleine ließen und dann auch seinen Tod in Kauf nahmen. Dieser Gedanke, dass Hussein damals als Märtyrer in Karbala ums Leben kam und ihm seine Anhänger nicht geholfen haben, ist so etwas wie das, ja, ich würde es mal in Anführungszeichen so ein bisschen so eine Art Erbsünde nennen, die die Schiiten nach wie vor stark bewegt und wo sie nach wie vor in einer Büßerrolle sind, um dieses Leid, was Hussein damals erfahren hat, abzuleisten und sich dafür selbst zu geißeln. Das ist Punkt 1. Doch nicht nur dieser Gründungsmythos bestimmt bis heute das Bewusstsein der Schiiten. Ihre komplette Geschichte ist geprägt von Erfahrungen als unterdrückte Minderheit, als Opfer und Außenseiter. Nicht der Rebell, der aufbegehrt, ist das Ideal, sondern der Märtyrer, der still erduldet. Wenn wir jetzt uns die politische Situation in der Geschichte anschauen, dann ist es schon so, dass es häufig so war, dass Schiiten unterdrückt wurden, dass die Imame, als es sie noch gab, in Hausarrest leben mussten, dass die schiitische Gemeinde nicht das Recht hatte, ihre Riten und ihre Rituale auszuüben. Das kommt selbstverständlich heute ebenso vor, beispielsweise in Saudi-Arabien. Und das ist sicherlich auch ein wesentliches Merkmal des schiitischen Bewusstseins, dass man sich stark in einer Opferrolle fühlt, eben aus diesen beiden Aspekten heraus. Die revolutionäre Schia oder der Gottesstaat. Die Schiiten waren nicht immer nur in der Opposition. 1501 im Iran unter den Safaviden wird die Schia zur offiziellen Staatsreligion ernannt. Zum ersten und bisher auch einzigen Mal. Und im 20. Jahrhundert wird die Schia dort schließlich radikal umgedeutet. Qadayun Amipour. Ayatollah Khomeini hat sich Anfang der 60er Jahre als der Oppositionsführer gegen den damals herrschenden Schah Mohammad Reza Pahlavi etabliert und ist ins Exil gegangen und hat dort im Jahr 1970 ein Traktat vorgelegt, als es eigentlich eine Verfassung war, und hat dann zum ersten Mal die Idee entwickelt, dass es eine islamische Herrschaft auch schon jetzt geben könne. Auch schon jetzt, bevor eben der 12. Imam wiederkehrt. Und er hat eben argumentiert, dass genau die Strafen, die das göttliche Gesetz vorsehe, ja nur Sinn machen würden, wenn man sie auch umsetzt. Was macht es für einen Sinn, wenn man ein göttliches Gesetz hat, das sagt, die Menschen müssen Almosensteuern zahlen, den Menschen werden die Hände abgehackt, wenn sie stehlen, sie dürfen das und das und das nicht. Was hat es für einen Sinn, wenn man so ein göttliches Gesetz hat, aber es nicht umsetzt? Und wer könnte das Recht besser umsetzen als ein islamischer Rechtsgelehrter? Ein Kleriker. Wie Khomeini selbst. Nur er kennt die offenbarte Rechtsordnung und kann entscheiden, was rechtmäßig ist und was nicht. Und deshalb würde es besonders viel Sinn machen, wenn auch jetzt schon in der großen Verborgenheit als Stellvertreter des 12. Imams, auf den alle Schiiten warten, ein Rechtsgelehrter herrschen würde. Das ist bekannt geworden unter dem Namen Velayate Fari, die Herrschaft des Rechtsgelehrten. Und als Khomeini und seine Anhänger dann siegreich waren nach der Revolution von 1978-79, wurde genau das zur Staatsdoktrin der Islamischen Republik Iran. Das ist als Idee aber insofern wirklich eine revolutionäre und eine sehr neue Idee gewesen. Vor allem auch die Idee, dass man das dann tatsächlich in einem Staat umsetzt. Es wurde auch so eins zu eins nicht umgesetzt, wie Khomeini sich das irgendwann mal ausgedacht hatte, weil es an sehr viele praktische Schwierigkeiten gestoßen ist. Aber entscheidend war, zum ersten Mal vertreten Schiiten hier eine ganz neue Position. Nicht unpolitisch, passiv abzuwarten, sondern sich schon jetzt aktiv einzumischen. Eine radikale Kehrtwende. Die traditionelle Schia erhält revolutionäre Züge. Doch auch in der Schia ist dieser Schritt bis heute durchaus umstritten. Damals trifft Khomeini mit seiner Botschaft und seinem Charisma allerdings den Nerv der Zeit. Er kann viele Bevölkerungsschichten hinter sich versammeln, auch Frauen und Studenten. Nationalisten genauso wie säkulare Gruppen. Man hat ein gemeinsames Feindbild und Ziel, sich von einem aus ihrer Sicht verwestlichten und korrupten Schah-Regime zu befreien. Dass Khomeini das erfüllt hat, das ist sicherlich ein wesentlicher Aspekt. Heute sieht man ganz klar, dass die Nachfolge, also gerade Ayatollah Khamenei, der jetzt der Revolutionsführer ist in Iran, dass der von großen Teilen der schiitischen Geistlichkeit nicht anerkannt wird, eben weil er nicht diese Autorität hat, weil er auch nicht das religiöse Standing hat, was Khomeini hatte. Und dementsprechend, das hat man mit den Aufständen in Iran gesehen, nach den Wahlen etc., dass die Legitimität der Islamischen Republik bröckelt und nicht nur von Seiten einer jungen, aufstrebenden Opposition, sondern auch von Seiten einer etablierten schiitischen geistlichen Elite, die daran zweifelt, dass das, was da damals 1979 versprochen wurde, auch nur annähernd eingehalten werden kann. Doch auch die Herrschaft der Rechtsgelehrten ist laut Verfassung begrenzt, eben bis der 12. Imam wiederkommt. Zwar gab es immer wieder Leute, die behauptet haben, sie wären jetzt dieser Imam. Auch Khomeini hielten manche für eben diesen Erlöser. Doch heute steht fest, er ist noch nicht da. Und so bleibt die spannende Frage, wie sich dieser schiitische Messias denn zu erkennen geben wird, weiter offen. Ist er wirklich ein realer Mensch? Oder nur ein Zeichen für die Sehnsucht nach einer besseren, gerechteren Welt? Zumindest im schiitischen Volksglauben hat man da ganz konkrete Vorstellungen. Es gibt eine Stadt nördlich von Teheran, da soll der Brunnen sich befinden, wo denn dieser Imam eines Tages erscheinen wird. Dieser Brunnen ist ein Wallfahrtsort, da pilgern Millionen von Menschen hin im Jahr und werfen da ihre Zettelchen rein, damit er dann schneller komme und damit er ihre Wünsche erfülle. Also sowas ist in Form von Aberglauben, wird das sehr stark praktiziert. Aber die eigentliche Idee ist, dass man das wirklich merkt. Und dann wird natürlich darüber geschrieben, es verdunkelt sich der Himmel und es strahlen Blitze. Und dann irgendwann ist, glaube ich, jedem klar, dass das jetzt der 12. Imam ist, der wiedergekehrt ist. Also man geht wirklich davon aus, das erkennt man einfach als Gläubiger, wen man da vor sich hat auf einmal. Das ist die Idee.